Avdotja Romanowna, sagte Luschin verletzt. Ihre Worte sind für mich zu zweideutig. Ich muss Ihnen sogar sagen, kränkend, in Anbetracht der Stellung, die ich die Ehre habe, Ihnen gegenüber einzunehmen. Ganz zu schweigen von der kränkenden und sonderbaren Gleichstellung meiner Person auf eine Stufe mit einem aufgeblasenen Jüngling. Und mit Ihren Worten deuten Sie die Möglichkeit an, das mir gegebene Versprechen zu brechen. Sie sagen entweder Sie oder er. Also zeigen Sie damit, wie wenig ich für Sie bedeute. Ich kann dies angesichts der Beziehungen und Verpflichtungen, die zwischen uns bestehen, nicht zulassen. Wie? Flammte Dunja auf. Ich stelle Ihre Interessen auf eine Stufe mit allem, was mir im Leben bis jetzt teuer war, was bis jetzt mein ganzes Leben ausmachte. Und Sie sind gekränkt, dass ich Sie zu wenig schätze? Raskolnikow lächelte schweigend und höhnisch. Rasumichin beherrschte sich mit Mühe. Pjotr Petrowitsch aber ließ die Erwiderung nicht gelten. Im Gegenteil, er wurde mit jedem Worte anmaßender und gereizter, als käme er auf den Geschmack. Die Liebe zum künftigen Lebensgefährten, zum Gatten, muss die Liebe zum Bruder weit überragen. In jedem Falle aber kann ich nicht auf ein und derselben Stufe stehen. Aber wenn ich auch vorhin mit allem Nachdruck sagte, dass ich nicht wünschte, in Gegenwart Ihres Bruders alles zu erklären und nicht sagen könne, weswegen ich hierher gekommen bin, so habe ich jetzt die Absicht, mich an Ihre verehrte Frau Mutter zu wenden, um von ihr eine notwendige Aufklärung über einen sehr wichtigen und mich beleidigenden Punkt zu erhalten. Ihr Sohn, wandte er sich an Pulcheri Alexandrowna, hat mich gestern in Gegenwart des Herrn Rasutkin, der Name ist doch richtig, entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen vergessen, sagte er sich liebenswürdig vor Rasumichin verbeugend, durch die Verdrehung eines Gedankens von mir, den ich Ihnen einmal in einem Privatgespräch bei einer Tasse Kaffee mitteilte, beleidigt. Mein Gedanke war, dass die Heirat mit einem armen Mädchen, das schon die Sorgen des Lebens kennengelernt hat, meiner Ansicht nach vom Standpunkt der Ehe aus vorteilhafter sei, als mit einem, das im Überfluss lebt, weil es für die Moral nützlicher ist. Ihr Sohn hat absichtlich den Sinn meiner Worte bis zur Absurdität entstellt und mich böswilliger Absichten beschuldigt, wobei er sich meiner Ansicht nach nur auf Ihren Brief berufen kann. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn es Ihnen, Pulcheri Alexandrowna, möglich wäre, mich vom Gegenteil zu überzeugen und mich dadurch weitgehend zu beruhigen. Also teilen Sie mir doch bitte mit, in welchen Ausdrücken Sie meine Worte in Ihrem Brief an Rodion Romanowitsch wiedergegeben haben.